AI Bates on the track. Yo, bro. Nur noch so lang unterwegs mit den Jungs, ja, wir jagen das Parra. Nur noch so lang unterwegs, ich vermisse das Essen von Mama. Gestern bis Penny, wir stapeln dich eine und packen das Ganja. Bis deine Mutter, du Sohn einer Hure, scheiße wie Panda. Kapital, ich will Platten verdienen, hol mir die Stampe, ich darf sie ziehen. Ich mach die Mische, es bleibt in der Ziel. Und mein Kamerateam ist auf Amphetamin. Wir sind anders als sie, kommen anders als Ziel. Rollen sind der ukrainische Stil. Wer hatte Hunger, sagt der SUV. Fick auf dich und dein Deal, er redet zu viel. Ich war noch nie in Chicago, ich bin ein Uku, fick auf die NATO. Hier kommt das Fokus-Syndikat, schnapp mir den Dealer, zieh ihn ab. Gib mir den Schein, ich mach ihn platt, mit der Dünnerladen zieh ich ab. Bratan, ich bin auf mein Film, lass dich so an meinen Pupillen. Bratan, wir jagen die Millen, verpiss dich nicht von Bewerbung mit den Chillen. Hier kostet das Faschis vom Bratan, das ist das Faschis vom Afghan. Ballert es, ballert wie Pumpkin. Ballert es, ballert wie Pumpkin. Und zocke Tekken 6, schnapp mir die Steine, halte fest. Nein, Bro, ich halt nichts von der Chef. Heide, leg den Abend weg, meine Bühne brennt, dieser Standard-Text.